Zum neuen Jahr Sitze 106 2017 schickte Zhong Il-sim, Frau des Helden der Republik An Dong-su, einen Blumenkorb an die Bronzestatuen von großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae. Der Blumenkorb wurde am 30. Dezember an ihren Bronzestatuen niedergelegt.